Ich hätte nie gedacht, dass diese allgemein als zurückhaltend geltenden Briten derart begeistert sein können. Das Konzert in London war ein voller Erfolg. Schade, dass du nicht dabei sein konntest. Nach dem Konzert gab uns die Stadt einen Empfang. Viele Leute haben mich angesprochen, mir zu meinem Geigensolo gratuliert. Auch Angebote gab es. An guten Musikern sind die Künstleragenturen immer interessiert, wie man hört. Aber was soll's, alles ist eben, wie es ist. Ich freue mich jedenfalls, bald wieder bei dir zu sein. Ich vermisse unser gemeinsames Frühstück. Sei umarmt, mein Liebling, und auch. Na und? Das ist doch ganz langweilig. Privates Zeug, nichts Politisches. Moment, Augenblick bitte. Hier ist die Antwort auf den Brief. Seine Frau schreibt ihm, ja. Heute Morgen fand ich deinen lieben Brief im Postkasten. Und ging noch einmal in die Wohnung zurück, um dir gleich zu antworten. Ich freue mich über deinen schönen Erfolg. Wie gerne wäre ich dabei gewesen. Aber naja, wir sind eben eingesperrt. Hier gibt es nichts Neues, nur den alten Mief. Bei uns im Kulturhaus ist es mir gelungen, einen ulkigen Tierstimmenimitator zu engagieren. Eine komische Type, die einen in Grund und Boden schwatzt, aber doch ganz nett ist. Komm bald heim. Ich warte darauf, dich zu umarmen und so weiter. Du weißt ja, was ich meine. Morgen, Bellmann. Sie haben Glück gehabt, Mann. Sie haben grünes Licht. Ihr Experiment kann losgehen. Der Chef persönlich hat unterschrieben. Da steht es. Besonderer Vorgang. Experiment Bellmann. Glückwunsch, Bellmann. Danke. Aber nun strengen Sie sich auch mal ordentlich an. Ich werde mein Bestes tun. Wir können nur weiterhin erfolgreich arbeiten, wenn wir unsere Siege an der unsichtbaren Front erringen. Bellmann, nicht wieder der Aufklärung ins Handwerk pfuschen wollen. Die unsichtbare Front verläuft zwischen den Seelen, so könnte man jedenfalls sagen. Da müssen wir zum Kampf antreten. Uns geht es ums Bewusstsein, Bellmann, um den Kopf. Im Kopf sauber und alles ist in Ordnung. Ja, mit Einschränkungen, wenn Sie mir den Einwurf gestatten. Man kann im Kopf sauber und in der Seele hingegen ziemlich unsauber sein und weiß es nicht einmal selber. Unmöglich. Wenn das Herz auf dem richtigen Fleck schlägt, für unsere gute Sache, für den Sieg des Friedens und so weiter. Na, Sie kennen das ja alles zur Genüge. Und doch möchte ich noch anmerken, dass ich... Ich bin schon daran gewöhnt, dass Sie immer wieder sprechen müssen. Sie mit Ihrer Seelenfront, wenn dabei nichts rauskommt, Bellmann, dann können Sie sich Ihre Seelen in die Haare schmieren. Keine Sorge. Ich habe die ideale Kombination gefunden. Ein junges, nicht zu junges Ehepaar. Sie erinnern sich doch der Briefe? Ja. Einander in Liebe verbunden, um mal eine Phrase zu gebrauchen. Keine Phrasen, Bellmann. Wir sind für harte Tatsachen, die zu bekämpfen, wir den Auftrag haben. Jawohl. Die Beziehung der beiden Objekte zueinander ist für dieselben von existenzieller Bedeutung. Sie verstehen? Ich habe vor 30 Jahren das Abzeichen für gutes Wissen erworben. Also dann erkläre ich Ihnen die Sache genauer. Unsere Objekte sind psychisch aneinander fixiert und voneinander abhängig. Damit besteht eine modellhafte Konstellation, die uns befähigt, unser Experiment ohne Störung von außen, etwa durch emotionale Bindungen der Objekte an andere Personen, durchzuführen. Verstehe. Machen Sie einen umfassenden Bericht und legen Sie mir den am Montag vor. Psychisch fixiert. Na sowas. Meine Damen und Herren, Pause. Herr Schiedlowski? Ja. Guten Tag. Darf ich Sie einen Moment sprechen? Aber nur kurz, die Probe geht gleich weiter. Hier, mein Ausweis. Ich habe nichts verbrochen. Um Gottes Willen, Herr Schiedlowski, dann würde ich Sie doch nicht aufsuchen. Dann säßen Sie bereits sonst wo. Nein, nein, es geht überhaupt nicht um Sie. Bitte beunruhigen Sie sich nicht. Sie persönlich haben gar keinen Grund. Ja, was heißt ich persönlich? Wer hat denn einen Grund? Ich meine, dass Sie sich persönlich keine Gedanken darüber zu machen brauchen, mit wem Sie neulich in London nach dem Gastspiel gesprochen haben. Zwar sind einige verdächtige Personen darunter, aber... Woher wissen Sie das? Herr Schiedlowski, Sie müssen uns nicht unterschätzen. Unsere Firma, sage ich mal im Volkston, arbeitet global. Also, ich wollte Sie um einen Besuch in meinem Büro bitten. Ich wollte Sie nicht daheim aufsuchen wegen Ihrer Frau. Was ist mit meiner Frau? Nun, nicht gleich nervös werden. Bisher liegt noch gar nichts gegen Sie vor. Ich weiß überhaupt Merkwürdig. Nicht. erscheint uns nur die Bekanntschaft Ihrer Frau mit einem gewissen Herbert Ewald. Wir kennen keinen Herbert Ewald. Tierstimmenimitator Ewald ist im Kreiskulturhaus unter der Leitung Ihrer Frau aufgetreten. Ja, da treten viele Künstler auf. Aber Herbert Ewald hat in der Untersuchungshaft ausgesagt, er habe mit Ihrer Frau über sogenannte Menschenrechtsfragen gesprochen und wolle durch Sie, Herr Schidlowski, bei Ihrem nächsten Gastspiel im Ausland, ein Schreiben an die UN befördern lassen. Das ist doch an den Haaren herbeigezogener Unsinn. Ich würde mich doch nie auf solch eine Briefträgerrolle einlassen. Wissen wir, Herr Schidlowski, wissen wir doch. Aber Ihre Frau, Herr Schidlowski, ob Ihre Frau da nicht vielleicht Zeichen gesetzt hat? Bestimmte Signale des Einverstandenseins mit Ewalds Absichten? Ich werde meine Frau fragen. Das werden Sie hübsch bleiben lassen, Herr Schidlowski. Ihre nächste Auslandsreise steht an. Die wollen Sie doch durchführen. Ihre Frau hat eine wichtige Position im Kulturleben, die soll sie doch behalten. Oder? Hören Sie, ich verlange von Ihnen gar nicht, dass Sie Ihre Frau bespitzeln sollen, gar denunzieren. Ja, da staunen Sie, was? Solche Worte mögen auch wir nicht. Ich bitte Sie nur, aufmerksam zu beobachten, ob sich im Wesen und Verhalten Ihrer Frau etwas verändert hat. Mehr ist gar nicht vonnöten. Mehr will ich auch gar nicht wissen. Ich vertraue Ihnen vollständig, Herr Schidlowski. Sie können mit mir über alles sprechen. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Man muss nur wissenschaftlich an die Dinge herangehen. Unserer großen Epoche entsprechend. Bis bald, Herr Schidlowski. Kreiskulturhaus Schidlowski am Apparat. Nein, jetzt nicht. Ich bin gerade in einer Besprechung. Ich rufe später zurück. Hm? Ja, also, Herr, wie war Ihr Name? Meier. Ich heiße schlicht Meier. Mit I. Also, Herr Meier. Unser Kulturprogramm ist von vorgesetzter Stelle genehmigt. Die auftretenden Künstler sind alle durch ihre Künstlerausweise zum Auftritt berechtigt gewesen. Auch Herbert Ewald. Worum geht es denn eigentlich? Sie brauchen sich doch nicht zu beunruhigen, Frau Schidlowski. Sie sind keinesfalls betroffen. Ihre Arbeit wird beachtet und geschätzt. Kultur ist eine wichtige Produktivkraft, daran ist gar nicht zu rütteln. Es gibt aber Künstler, die es in die Fremde zieht. Musiker, die ins Ausland fahren können und denen möglicherweise der Erfolg zu Kopf steigt. Können Sie sich vielleicht etwas klarer ausdrücken? Sind Ihnen an Ihrem Mann Veränderungen aufgefallen? Ist er nicht in letzter Zeit etwas abwesend? Mit den Gedanken irgendwo nicht mehr so freundlich wie früher? Man kann nicht immer in derselben Stimmung sein. Man hat eben gute Tage und schlechte. Das ist doch wohl menschlich. Nichts Menschliches ist mir fremd, Frau Schidlowski. Gerade mir nicht. Aber Tatsache bleibt, dass Ihr Mann in London zu eigenartigen Personen Kontakt aufgenommen hat. Abgesehen davon, dass solche Kontaktaufnahme unzulässig ist, wie Sie vermutlich selber wissen, handelt es sich bei diesen Kontaktpersonen um solche, die gerne Künstler abwerben. Um nicht zu sagen Menschenhändler. Mein Mann hat nicht die Absicht, wegzugehen. Dann müsste er mich ja verlassen und das ist nicht zu befürchten. Wenn Sie so viel wissen, dann wissen Sie auch, dass unsere Ehe gut ist. Ist bekannt, Frau Schidlowski. Es geht auch nicht darum, gegen Ihren Mann einen Verdacht auszusprechen, ihm etwas zu unterstellen. Im Gegenteil. Es geht um seinen persönlichen Schutz. Und insofern, Frau Schidlowski, ziehen wir am gleichen Strang. Sie wollen Ihren Mann behalten. Und wir auch. Unsere Interessen sind also identisch. Aber muss ich sagen, vorbeugen ist besser als heilen? Wenn das Kind erst im Brunnen liegt, wir möchten doch bloß eine Tragödie zwischen Ihnen beiden verhindern. Darum, und nur darum ist mir daran gelegen zu erfahren, in welcher Stimmung sich Ihr Mann befindet. Nein, nein, sagen Sie jetzt nichts. Ich will jetzt gar nichts wissen. Ich denke, Ihre Zuneigung zu Ihrem Mann ist groß genug, um ihn vor Schaden bewahren zu wollen. Außerdem muss ich Sie bitten, keinem von unserem kleinen Gespräch zu erzählen, auch Ihrem Mann nicht, weil sonst unsere unauffälligen Bemühungen, Ihren Mann aus möglichen Komplikationen herauszuhalten, scheitern könnten. Und das möchten Sie doch gewiss nicht. Bis dann, Frau Schidlowski. Den beiden Objekten sehr eingehende Gespräche nach den ersten Kontakten geführt haben. Ja, Ich habe den Objekten noch einmal den Ernst der Lage klar dargelegt und darauf verwiesen, dass unsere Absicht in nichts anderem als Hilfe und Unterstützung besteht. Wir sind ja nicht die Justiz. Wir wollen vermeiden, dass es bis vor den Richterstuhl kommt. Der Erfolg war über alles Erwarten. Nach kurzer Unsicherheit und Verwirrung erklärten sich die Objekte unterschriftlich bereit, über das jeweils andere Objekt Bericht zu erstatten. Ausgezeichnet, Sie haben den richtigen Ton. Druck wäre unangebracht gewesen, Überzeugungsarbeit war zu leisten. Das haben Sie getan. Nun müssen wir abwarten, welche Ergebnisse unsere Versuchsanordnung bringen wird. Wenn wir unser gestecktes Ziel erreichen, Bellmann, wenn wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben, unter uns gesagt, der Vaterländische Verdienstorden ist uns sicher. Mindestens weiter so, Bellmann. Hier, ich habe sogar schon die ersten beiden Berichte erhalten. Die Berichtsweise ist zwar noch unbeholfen, ja, fast kindlich, aber das wird sich mit der Zeit schon geben. So schnell, das hätte ich nicht erwartet. Sie wissen ja, die Selbsttäuschung der Objekte. Sie glauben, wenn wir einen Bericht fordern, dann wäre dies sozusagen Ihr Abschiedsgeschenk an uns. Sie glauben, Sie würden sich damit freikaufen. Es wäre der Abschluss unserer Begegnung. Und Sie ahnen nie, dass es erst der Anfang ist. Komisch. Dieser Irrtum scheint völlig unabhängig vom Grad der Intelligenz. Geben Sie her, ich bin neugierig, was wir erfahren werden. Ich habe das männliche Objekt unter dem Decknamen Adam geführt und das weibliche... Kann ich mir schon denken, Bellmann. Sie als ehemaliger Theologiestudent. Her damit. Aha. Das ist also Sie. Ja. Heute Abend kam A. später als sonst von der Probe. Haben Sie ihr den Decknamen genannt? Damit absolute Diskretion gewahrt werde, ja. Auch das hat sie akzeptiert. Später als sonst von der Probe. Er machte einen erschöpften Eindruck und war recht einsilbig. Ich habe versucht, ihn etwas aufzuheitern, aber er machte einen abwesenden Eindruck. Erzählte von der Probe. Es gibt Spannungen unter den Musikern und Spannungen mit dem Dirigenten. Der arbeitet erst kurze Zeit mit dem Orchester zusammen, sodass sie sich noch nicht zusammengerauft haben. Ich habe ihn dann gebeten, mir mehr von London zu erzählen, was er da alles gesehen habe. Und das wäre doch anders, als wenn man sowas nur im Fernsehen angucken könne oder in Fotobänden betrachten. Es würde lebendiger, wenn er davon spräche. Aber er meinte, heute Abend sei er zu müde. Und er habe mir ja auch schon alles gesagt. Und auf die Frage, ob er nichts vergessen hätte, meinte er, die U-Bahn. Er sei mehrfach mit der U-Bahn gefahren, die ihm gefalle. Man steige tief hinab, immer tiefer wie in die Unterwelt. Ich könne mir das gar nicht vorstellen, wie tief. Nachdem ich den Tisch abgeräumt hatte und ins Bett gegangen war, musste ich noch einmal zur Toilette. Er saß am Esszimmertisch und sah nur so vor sich hin. Ich ging gleich zu ihm und umarmte ihn. »Komm ins Bett, Liebling«, sagte ich. Er tat mir wahnsinnig leid, wie er so blass und müde dasaß. Er drückte mich an sich und meinte, es sei ein Glück, dass wir uns beide hätten und daran wollten wir festhalten, was immer auch käme. Das klang seltsam. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Ich grübelte noch lange darüber nach, als ich im Bett lag. Ich bin dann eingeschlafen, wachte aber bald wieder auf. Er lag immer noch nicht neben mir. Ich sah Lichtschein im Flur und schlich aus dem Schlafzimmer. Von der Diele aus kann man die Küche sehen. Er saß am Küchentisch und hatte eine Flasche Rotwein vor sich, die er zur Hälfte ausgetrunken hatte. Ich schlich wieder ins Bett zurück und als er auch ins Bett kam, tat ich so, als ob ich schliefe. Mehr wüsste ich nicht zu sagen. Das ist wirklich nicht viel, Bellmann. Das ist eigentlich gar nichts. Damit können wir überhaupt nichts anfangen. Gesäusel, Bellmann. Mal sehen, was das andere Objekt mitzuteilen hat. Ich bin erst nach 20 Uhr heimgekommen, habe Abendbrot gegessen und mich etwas unterhalten. E. ging dann zu Bett, während ich nicht schläfrig war, sondern erschöpft und nervös. Ich habe mich in die Küche gesetzt und Rotwein getrunken und überlegt, ob mir etwas Besonderes an E.s Verhalten aufgefallen sei. Doch war das eigentlich nicht der Fall. Vielleicht nur, dass sie sich etwas besorgter um meine Gesundheit zeigte. Sie wollte auch noch mehr über London hören, doch Ich hatte ihr bereits das meiste erzählt. Bis auf meine U-Bahn-Fahrten, von denen ich nun sprach, was sie jedoch nicht zu interessieren schien. Ob sie etwas Bestimmtes hören wollte, weiß ich nicht. Während ich in der Küche saß und Rotwein trank, tauchte sie barfuß und lautlos in der Diele auf. Ich konnte ihren Schemen im Glas des Küchenschrankes erkennen. Ich tat jedoch so, als hätte ich sie nicht bemerkt. Sie harrte eine Weile in der Diele aus, dann wandte sie sich um und verschwand. Ich trank die ganze Flasche leer und ging zu Bett. Ich nehme an, dass sie noch nicht geschlafen hat, als ich mich ausstreckte. Mein Gott, Bellmann, was soll der Mist? Das ist doch alles völlig nichtssagend. Wenn das so weitergeht, wird das Experiment misslingen oder abgebrochen werden müssen. Wenn ich einen Rüffel einstecken muss, reiße ich Ihnen den Kopf ab, Bellmann. Oder versetze Sie nach Klein-Posemuckel, da dürfte den Friedhof überwachen. Gespenster. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Nichtigkeiten. Denn beide Aussagen enthalten wichtige Angaben, mit denen wir arbeiten können. Bellmann. Es sind Ansätze von Beobachtungen vorhanden, die bereits ein kritisches Moment enthalten. Sehen Sie, hier zum Beispiel. A sitzt in der Küche, sieht E in der Glasscheibe und reagiert nicht, wie er normalerweise reagieren müsste oder reagiert hätte, wäre er nicht vorher diese Verpflichtung bei uns eingegangen. Ich stelle also eine erste Wirkung des Kooperationsvertrages mit uns fest. So? Ja. Die natürliche Reaktion hätte doch sein müssen, dass er aufgestanden wäre oder zumindest hätte erkennen lassen, dass er Objekt E gesehen habe. Aber nichts. Ganz selbstverständlich hat er schon die Beobachterposition eingenommen, ohne dass es ihm selber bewusst geworden wäre. Er beobachtet E, doch er weiß noch nicht, was ihm auffallen und wie er es interpretieren soll. Na, das wird man ihm in kürzester Frist beibringen. Ja, da ist was dran. Und das andere Objekt? Der gleiche Fall. Noch ungelenkte, ungesteuerte Aufmerksamkeit und Beobachtungsbereitschaft. E erkennt, dass A erschöpft ist, ohne sich zu fragen, weshalb, warum, wieso. Von seiner Orchesterprobe selbstverständlich. Nein, nein. A ist erschöpft von seinen Grübeleien. Er fragt sich nämlich Tag und Nacht, warum er nicht in London geblieben ist. War E das denn wert? Lohnt sich diese Beziehung überhaupt? Aber er gesteht hier praktisch seine Zuneigung. Hier steht doch ein Glück, das wir uns beide haben. Plötzlicher Ausdruck emotionaler Unsicherheit. Er redet nicht zu E, er redet zu sich selber, will mit Selbstüberredung seine Zweifel an der Partnerschaft übertönen. Glauben Sie das wirklich? Das spielt nicht die geringste Rolle. E muss es glauben, nicht ich. Bellmann, ich glaube, Sie knacken Fliegenbeine oder wie man das nennt. Wenn ich nicht Ihre bisherige Arbeit kennen und schätzen würde, also ich würde denken, Sie führen mich an der Nase rum. Aber irgendwas müssen Sie ja wohl ausgeknobelt haben. Mensch, Bellmann, man kann doch unsere Menschen leichter verwalten. Ich war auch einmal verheiratet, das steht in meiner Kaderakte. Und darum habe ich mich mit dem Problem engen menschlichen Zusammenlebens lange beschäftigt. Selbst bei einer gut funktionierenden Verbindung ist die Anzahl der intellektuellen und mentalen Berührungspunkte relativ gering. Stellen Sie sich zwei Festkörper vor. Keine Schweinereien, Bellmann, nicht im Dienst. So etwas wie zwei Bälle. Ja? Die sind nur imstande, sich an einer Stelle zu berühren. Immer nur an einer Stelle. Mir genügt hier eine Stelle. Die Stelle kann wechseln, doch dann entsteht für den Ball die Frage, was aus der anderen Stelle geworden ist und ob sie nicht jetzt von etwas anderem berührt wird. Und außerdem, der Ball ahnt gar nicht, wie viele unberührte Stellen der andere Ball noch hat. Na und, wie viele wohl? Ihre Anzahl ist unendlich, durch die Kugelgestalt. Insofern herrscht stets eine naturgegebene Unsicherheit. Darum bleiben Menschen einander weithin fremd. Darum kommt es immer wieder zu individuellen Katastrophen, weil sich Kontakte ergeben, die Abstoßung bewirken statt Anziehung. Und das haben Sie alles im Theologiestudium gelernt, Bellmann? Darum habe ich es aufgegeben. Die Unvollkommenheit des Homo sapiens ist der schlagende Beweis gegen die Existenz Gottes. Ich habe die Konsequenzen aus meiner Erkenntnis gezogen. Ein bisschen verstiegen, Bellmann, aber die Intelligenzler haben ja Sie zu beackern. Da muss man wohl manchmal so geschwollen daherreden. Machen Sie den Objekten Dampf, Bellmann, der Chef will Erfolge. Keine neue Philosophie. Wir sind andere zuständig. Ich habe beinahe Ihre Wohnung nicht gefunden. Man irrt ja hier durch die Flure. Es ist nicht meine Wohnung, es ist nur eine Wohnung an sich. Zu Ihrer Sicherheit, Herr Schidlowski. Man muss Sie doch nicht beim Betreten unserer Dienststelle sehen. Was würde das für einen Eindruck hervorrufen, wenn Sie da jemand von Ihrem Orchester erblickte? Na, wahrscheinlich haben Sie recht. Bitte. Danke. Was wollen Sie denn nur noch von mir? Ich habe den Bericht geschrieben und damit Schluss. Aber, bloß keine Aufregung. Es geht ja gerade um Ihren Bericht. Aus dem geht doch eindeutig hervor, dass Ihre Frau sich für Ihre Londoner Kontakte interessiert und das vermutlich aus den besagten Gründen. Oh, Quatsch, Blödsinn. Meine Frau interessiert sich für mich und dafür, wie ich eine ihr fremde Welt erlebt habe. Sie hat dennoch nachgehakt. Ein bisschen nachgebohrt. Warum wohl? Hören Sie, Herr Schidlowski. Wir wollen weder Ihnen noch Ihrer Frau Böses. Wir haben aber diesen Ewald, der Ihre Frau belastet. Gut, keine große Sache. Immerhin, Brief über Ihre Frau und durch Sie selber an die Vereinten Nationen. Da sage ich nur, Ende einer Karriere. Ich habe es doch schon tausendmal wiederholt. Ich weiß nichts. Meine Frau weiß nichts. Der Mann lügt. Dass Sie nichts wissen, ist uns klar. Bei Ihrer Frau ist es schon gar nicht mehr so klar. Warum schleicht sie Ihnen im Flur hinterher, ohne sich bemerkbar zu machen? Finden Sie dieses Verhalten nicht auch ungewöhnlich von ihr? Sie liegt im Bett und schläft nicht und spricht Sie nicht an, als Sie sich hinlegen? Na, das ist doch außergewöhnlich. Derart hat sie sich doch noch nie verhalten. Ich bitte Sie nur einmal gründlich darüber nachzudenken. Da stimmt doch was nicht, Herr Schidlowski. Ich meine, es geht uns doch gar nicht um Ihre Frau. Es geht um Ewald. Ein aktiver Gegner, den Sie doch gewiss nicht entlasten wollen. Das kann ich mir nicht denken, dass Sie für solche Typen Verständnis gar Sympathie aufbringen. Ich bin ein loyaler Bürger und würde... Aber Sie haben schon manchmal gedacht, die da oben, was die sich einbilden, alles zu bestimmen, hm? Geben Sie es ruhig zu. Sowas hat jeder schon gedacht. Naja, Gedanken sind frei. Vorsicht, Herr Schidlowski, Vorsicht. Die Gedanken sind frei, solange man sie nicht frei lässt. Dann werden sie zur Gefahr. Auch für den, der sie gedacht hat. Wollen Sie mir drohen? Nicht im Mindesten. Ich spreche Warnungen aus, weiter nichts. Also, Herr Schidlowski, ich mache Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Versuchen Sie doch herauszukriegen, warum Ihre Frau sich nach den Londoner Kontaktpersonen erkundigt. Natürlich nicht plump und direkt, eher wie beiläufig, wie desinteressiert, so ganz nebenbei. Schreiben Sie das Ergebnis auf und Sie sind erlöst. Mehr wollen wir nicht. Ich meine, diese kleine Gefälligkeit können Sie uns doch Ihrer Frau zuliebe tun. Sobald wir klar sehen, werden Sie auch nicht mehr behelligt. Vielleicht, ja, vielleicht ist der Ewald wirklich ein Lügner. Keine Sorge, Herr Schidlowski. Es passiert nichts Schlimmes. Und stellen mir Fragen über Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Ich habe doch alles aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist. Mehr kann ich nicht sagen. Ich wollte ja auch nur noch ein paar Worte mit Ihnen darüber reden, was Sie als verdächtig bemerkt haben. Verdächtig? Nichts war verdächtig. Frau Schidlowski, entschuldigen Sie, aber Ihnen fehlt einfach die berufsbedingte Übung im Erkennen abweichender Verhaltensmuster und was dahinter steckt. Das soll kein Vorwurf sein. Woher sollten Sie auch unsere langjährige Erfahrung haben? Immerhin hoben Sie manches hervor, das Ihnen als unnormal aufstieß. Sie nahmen sozusagen als beobachtender Laie etwas wahr, das erst der Fachmann zu deuten versteht. Ihr Mann, Frau Schidlowski, geht mit dem Gedanken seiner Flucht ins Ausland um. Sie können mir sonst was erzählen, Herr Meier. Ich kenne meinen Mann doch wohl besser als Sie. Oder wollen Sie das etwa auch bestreiten? Abgesehen davon, dass Nähe blind macht und erst die Distanz die Wahrheit erkennen lässt. Ich gebe Ihnen hundertprozentig Garantie. Fluchtgedanken. Wahrheit? Wahrheit? Was wissen Sie denn davon? Überlegen Sie doch mal, Frau Schidlowski, was Sie selber aufgeschrieben haben. Ihr Mann kommt bleich und erschöpft nach Hause. Lass. Ich weiß. Sie wollten sein Aussehen abmildern. Sie wollen ihn schützen. Er sitzt abwesend am Tisch, scheint gar nicht da zu sein. Ja, bemerkt sie nicht einmal, als sie spät abends im Flur auftauchen? So sehr ist er in seine Gedanken verstrickt. Und er trinkt. Hat er vorher schon solche Mengen Alkohol zu sich genommen? Eine Flasche Rotwein ist keine Menge Alkohol. Bei einem Mann seiner geschwächten Konstitution gleicht die Wirkung der von 3 Flaschen Schnaps. Überlegen Sie weiter. Hätte es Ärger auf der Probe gegeben, er würde Ihnen doch davon erzählt haben. Oder nicht? Sie schweigen? Wenn es sich um Probleme in seinem Berufsleben gehandelt hätte, würde er, wie vermutlich stets, darüber geredet haben, um sich zu erleichtern. Also eine andere Frau. Sie lächeln, schütteln den Kopf. Das heißt also, sein Sexualverhalten ist Ihnen gegenüber unverändert geblieben. Also keine andere Frau. Nun sagen Sie mir selber. Was für Probleme bleiben da noch übrig, die er in seinem Kopf wälzen könnte? Er könnte doch ganz einfach mal deprimiert gewesen sein. Schlechter Stimmung, das kennen wir doch auch von uns. Und warum schwieg er? Eine schlechte Stimmung gibt man doch ohne weiteres zu. Schon als Entschuldigungsgrund für mangelnde Aufmerksamkeit dem Partner gegenüber. Nein, er dachte an die Angebote, die ihm in London gemacht worden sind, und er sagte zu sich, ich Esel, weshalb bin ich nicht dort geblieben, wo ich ein Leben nach meinem Geschmack führen könnte? Er würde mich nie im Stich lassen. Gewiss nicht heute und nicht morgen. Aber wenn sich ein solcher Gedanke erstmal in einem Schädel festgesetzt hat, dann wird man ihn nicht mehr los. Glauben Sie mir, wir kennen zahllose solcher Fälle. Es fängt harmlos mit einer Wunschvorstellung an und endet im Zuchthaus. Und dafür möchte ich Sie doch bewahren. Sie beide. Selbst wenn er weg wollte, das können Sie doch gar nicht verhindern. Sie unterschätzen uns, Frau Schidlowski. Sie wissen doch bestimmt von Ihrem Mann, dass bei Orchesterreisen ins Ausland immer jemand von uns dabei ist. Sehen Sie? Und wenn wir beispielsweise gewarnt sind, können wir der Person besondere Anteilnahme widmen, auf die sich ein Verdacht bezieht. Wir haben häufig genug verhindert, dass jemand im Ausland etwas Unvernünftiges getan hat. Betrachten Sie uns in solchen Fällen als Kindermädchen, die bloß ein Unglück verhindern wollen. Sie irren sich. Frau Schidlowski, ich muss Sie bitten, noch einmal Ihre Beobachtungen schriftlich niederzulegen. Und wenn ich mich weigere? Das wäre äußerst peinlich für Sie. Denn damit bestätigten Sie ja indirekt die Aussagen des Herbert Ewald, dass er mit Ihnen konspirativ verkehrt hat. Eine Zusammenarbeit mit uns dagegen entlarvt den Ewald als unglaubwürdig. Also, bis dann, Frau Schidlowski. Auf bald. Seit dem 10. Juni 1987 habe ich folgende Beobachtung gemacht. Dass nämlich E. sich immer häufiger nach meinem Englandaufenthalt erkundigt, obwohl ich längst alles erzählt habe. Auf meine Bemerkung, sie erwarte wohl etwas von der Begegnung mit einer Frau zu hören, lachte sie verlegen. Gestern nun kam eine Postkarte aus London von einem Musikwissenschaftler, der dort schon seit Jahrzehnten lebt und der sich noch einmal für das Konzert und mein Solo bedankte. Er muss meine Adresse von der Botschaft erfahren haben, denn ich selber habe keinerlei Adressenaustausch mit irgendwem vorgenommen. E. merkte an, ich hätte also doch bessere Beziehungen in London, als ich es ihr anfänglich dargestellt habe. Es würde sie interessieren, mit wem ich noch zu korrespondieren gedenke. Ich wies den Gedanken an eine Korrespondenz mit fremden Leuten im Ausland zurück, war aber eigenartig berührt von ihrem inquisitorischen Ton. Ihr Interesse an möglichen Beziehungen ins Ausland scheint größer zu sein als angenommen. Sie meinte, ich könne dem Mann ja ruhig antworten. Vielleicht würde er uns mal gemeinsam nach London einladen. Dabei lachte sie seltsam und ging sogleich in die Küche, wo ich sie ein-, zweimal aufschluchzen hörte. Aus diesem ungewöhnlichen Verhalten geht hervor, dass sie bei mir englische Bekanntschaften vermutet, von denen sie etwas erwartet oder erhofft, wenn auch keine Klarheit über das Was besteht. Gezeichnet Adam. Mit einer Postkarte aus England hatte ich nicht gerechnet. Ich legte sie A auf den Abendbrottisch und sagte dabei von einem Fan. Er nahm die Karte, betrachtete die farbige Wiedergabe eines Platzes namens Piccadilly Circus. wendete die Karte und las sie langsam. Dann erklärte er, der Absender sei ein alter Herr, Musikwissenschaftler, über 70 schätzungsweise, der ihm nach dem Konzert die Hand geschüttelt habe. Solche Postkarte sei doch eine Bestätigung, etwas Erfreuliches. Ich fragte, ob er die Karte beantworten werde. Es stünde immerhin eine Adresse drauf, doch er zuckte nur die Achseln. Es sei doch ganz sinnlos, sich auf solche Korrespondenz einzulassen, sagte er. Ja, wenn man dort am Ort sei, dann erbringe eine solche Bekanntschaft Vorteile für die eigene Musikausübung. Aber über die Entfernung hinweg sei sowas nur unnütze Mühe. Außerdem werde vermutlich die Post sowieso mitgelesen und das verderbe einem den Spaß. Er brauche ja keine Geheimnisse zu schreiben, meinte ich, und er darauf, was für Geheimnisse er wohl schon mitzuteilen hätte. Nun, erwiderte ich, das weiß ich doch nicht. Vielleicht hast du Geheimnisse, von denen ich nichts weiß. Er wurde wütend, was ich denn von ihm denke. Ich kenne ihn doch wohl zur Genüge. Sein Wütendsein verwunderte mich, weil er ja sonst eher zurückhaltend und freundlich gestimmt ist. Solche Wut habe ich noch nie an ihm erlebt und durch den geringfügigen Anlass ist sie mir ganz und gar unverständlich. Er steckte dann die Karte in die Innentasche seiner Jacke, stand vom Tisch auf und ging hinaus. Er verließ die Wohnung, ohne mich zu informieren, wohin er sich begäbe. Gezeichnet Eva. Seit einigen Wochen hat sich das Klima innerhalb unserer Ehe verschlechtert. Es herrscht eine gereizte Stimmung, die ich mir nur dadurch erklären kann, dass ich wiederholte Anspielungen auf meine englischen Verbindungen gar nicht erst eingehe. Ich antworte mit Schweigen, das bei ihr zu gesteigerter Aggressivität führt. Wie abgesprochen habe ich versucht, ihre Meinung über die Rolle der Vereinten Nationen zu erfahren, insbesondere über die UNO-Menschenrechtskommission, konnte jedoch keine eindeutige Stellungnahme erhalten. Es scheint, sie umgeht das heikle Thema. Auf die Frage, ob sie es nicht für recht und richtig halte, dass eine Weltbehörde sich um Ungerechtigkeiten kümmere, erwiderte sie, seit wann mich denn andere Menschen auf einmal interessierten. Ich ließ das Thema gleich wieder fallen aus Sorge, sie könne aus meiner Andeutung entnehmen, ich sei über ihre Gespräche mit Herbert Ewald verständigt worden. Während einer Fernsehsendung über die Fauna des Regenwaldes, in welcher sowohl Affen wie Papageien und Aras erschienen, fragte ich mit großer Beiläufigkeit nach dem Ewald, in dem ich selber einen Papagei nachzuahmen suchte, um anschließend zu fragen, bei dir im Kulturhaus ist doch auch mal ein Tierstimmenimitator gewesen. Tritt der immer noch auf? Hier könnte er was dazulernen. Sie schwieg und sah mich nur von der Seite so seltsam an, dass ich zu fürchten anfing, sie könne meine Absichten erraten. Ich machte eine wegwerfende Handbewegung und sagte rasch, brotlose Künste, da ist mir meine Violine doch lieber, und gab mir Mühe, so echt wie möglich zu lachen. Der Abend verlief ziemlich stumm. Unsere Gespräche sind in letzter Zeit ohnehin eingeschränkt worden, als hätten wir uns kaum Wichtiges zu sagen. Fernerhin habe ich bemerkt, dass E irgendwie anders geworden ist. Sie hat ihre bisherige Offenheit verloren. Und ich überlege, ob diese Offenheit tatsächlich ihrem Wesen entsprach oder ob sie, was ich immer übersehen habe, nicht eher ein introvertierter Mensch ist. Es fällt mir schwer, ihr Benehmen zu begreifen. Vielleicht habe ich es auch früher nicht im gleichen Maße beobachtet wie heute. Gezeichnet Adam. Ob mich A. bis jetzt über seinen wahren Charakter getäuscht hat? Mein Vertrauen war möglicherweise zu ungeprüft, zu unkontrolliert. Mit seinem London tut er ja ganz geheimnisvoll und wenn ich daran rühre, verstummt er sofort. Dahinter steckt gewiss mehr. Ich bin jetzt ganz sicher, dass er dort mit Leuten über ganz persönliche Dinge gesprochen hat, von denen er mir nichts sagen will. Im Übrigen kehrt er immer später von den Proben heim. Als ich jedoch neulich in der Oper anrief, sagte mir der Pförtner, alle Musiker, auch der Dirigent, seien schon gegangen. Nur A. wäre noch im Hause. Das machte mich stutzig. Was macht A. allein im Operngebäude? Ich kann ihn ja nicht danach fragen, weil er sonst annimmt, ich schnüffle hinter ihm her. Dann würde er noch misstrauischer, als er es ohnehin ist. Ich unternehme nichts, damit keine Vermutungen in ihm entstehen, die den Grund meiner Aufmerksamkeit verraten könnten. Neulich ereignete sich etwas Merkwürdiges. Während wir fernsahen, einen Film über Vögel oder dergleichen, krähte er wie ein Hahn und fragte nach dem Tierstimmenimitator Ewald und ob ich von dem was gehört hätte. Wäre nicht gerade diese Fernsehsendung gelaufen, ich könnte schwören, dass er irgendetwas von meiner Aufgabe ahnt. Das jedoch ist völlig unmöglich. Er müsste von meinen Gesprächen mit M wissen und von meinem Auftrag. Das jedoch ist völlig ausgeschlossen, wie mir versichert worden ist. Ich werde jedenfalls weiter die Augen offen halten. Gezeichnet Eva. Gut, gut, Bellmann, alles gut und schön, aber wann fängt denn nun das Experiment richtig an? Die Zeit drängt, wir brauchen Erfolge. Der imperialistische Klassenfeind ist zur Offensive übergegangen. Das Experiment läuft doch längst. Entschuldigen Sie, wir sind mittendrin. Ich merke nichts. Schritt 1, Erschütterung des Vertrauens. Das ist absolut gelungen. Was soll das? Wer traut schon wem? Kontrolle ist besser, wie Meister Lenin uns gelernt hat. Sehen Sie hier. Die Kurve von Gravitation und Antigravitation zwischen den Objekten. Auf Anziehung folgt Abstoßung, kurz gesagt. Alles entwickelt sich wie unter Laborbedingungen. Fantastisch. Und wenn die beiden dahinter kommen, Bellmann, der Mensch ist keine weiße Maus. Das ist der kritische Punkt. Objekt E ahnt etwas. Weiblicher Instinkt. Ein ganz offenkundig genetisches Relikt, das den Objekten schwer abzudressieren ist. Aber auch das werden wir schaffen. Diese Aufgabe liegt noch vor uns, doch wir nähern uns Schritt für Schritt dem Ziel. Raten Sie den Objekten mehr Vorsicht an. Sie müssen den beiden sagen, ihr seid jetzt Kundschafter und dürft euch nicht erwischen lassen. So kann man nicht vorgehen. In einer derart subtilen Angelegenheit. Ich bin Praktiker Bellmann seit Jahrzehnten. Ihr Studierten denkt euch Menschen aus, aber wir nehmen sie einfach in die Zange und dann wissen wir, was mit ihnen los ist. Ja, aber neumodische Methoden. Wenn der Chef nicht jeden modernen Firlefanz fördern würde von mir, hätten sie den Auftrag nie gekriegt. Wesentlich ist, dass die Objekte wegen ihres geheimen Wissens ein Überlegenheitsgefühl entwickeln. Ich nenne es das Rumpelstilzchen-Syndrom. Rumpelstilzchen? Was ist das? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Das kenne ich nicht. Ein Kindermärchen. Hohe Befriedigung, dass keinem anderen sonst die eigene, wahre Identität bekannt ist. Der Geheimnisträger sagt sich selber dauernd, wenn ihr alle wüsstet, wer ich wirklich bin. Die Kehrseite besteht leider darin, dass sich das geheime Wissen auf die Zunge drängt. Eine ständige Verlockung. Sie wissen ja, gerade die unteren Dienstgrade leiden an der Manie, dauernd den Ausweis zeigen zu müssen. Eine Art Exhibitionismus. Übrigens leiden weibliche Objekte weniger am Rumpelstilzchen-Syndrom als die männlichen. Wenn Sie das für den Chef aufschreiben, Bellmann, dann bitte etwas weniger geschwollen. Klar und wahr, Bellmann, klar und wahr. Das ist unsere Parole, für heute und für immer. Ich tue mein Möglichstes. Die Zeit drängt, Bellmann. Unsere Lage hat sich in letzter Zeit verschlechtert. Unsere Brudernation ist ins Wanken geraten. Noch haben wir Rückhalt bei den uns verschworenen Diensten. Beeilung, Bellmann. Wir wollen die Sieger der Geschichte bleiben. Ist es endlich mein so weit Gott, gekommen? Mein Gott, dass wir das noch erleben dürfen. Wer hätte das gedacht? Man möchte fromm werden darüber. Stell dir doch mal vor, wir können reisen in die weite Welt. Ja. Nach England, nach London. Da können wir doch zu deinen Bekannten in London. Zu den Leuten, die du kennengelernt hast. Vielleicht bekommst du dort jetzt einen großen Auftritt. Ich kenne doch keine Menschenseele in London. Wer weiß, wer mich damals angesprochen hatte. Ich erinnere mich ja nicht mal mehr an einen Namen. So, das ist aber schade. Ja, wir brauchen die doch jetzt auch nicht mehr. Wir sind frei. Ja. Denk doch nur. Ja. Frei. Du kannst in deinem Kreiskulturhaus auftreten lassen, wen du willst. Du brauchst keine übergeordneten Organe, um Erlaubnis zu bitten, wenn du einen Tierstimmenimitator auf die Bühne bringen möchtest. Ich kenne keinen Tierstimmenimitator. Ach, du meinst den Ewald von damals? Wer will denn heute noch sowas hören? Jetzt, wo uns die Welt offen steht, wo wir Künstler aus allen Kontinenten einladen können. Ja, aber du musst doch damals mit ihm gesprochen haben. Möglicherweise auch über mich. Wie kommst du darauf? Nur so? Ja, weil ich dachte, du als Frau eines Künstlers sprichst zwangsläufig auch mit anderen Bühnenschaffenden über deine engen Beziehungen zur Kunst und zur Musik. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Du weißt ja auch nicht mehr, mit wem du in London gesprochen hast, sagst du. Glaubst du mir etwa nicht? Mit wem sollte ich wohl gesprochen haben? Mit der Königin? Du brauchst nicht gleich heftig zu werden. Ich meine ja nur... Ich meine auch nur. Du sagst mir doch wohl auch nicht alles. Was heißt doch wohl? Sagst du mir denn alles? Ja, warum sollte ich dir denn nicht alles sagen? Was immer dieses alles auch sein mag. Und warum beantwortest du eine klare Frage mit einer Gegenfrage? Hältst du meine Antwort für eine Gegenfrage? Ist es etwa keine? Du hast eben die Gegenfrage gestellt, indem du gefragt hast, ist es etwa keine? Fragezeichen. Willst du mir nicht antworten? Warum sollte ich dir nicht antworten wollen? Es gibt keinerlei Gründe dafür. Nanu, Bellmann. Bellmann, was machen Sie denn hier in Hamburg? Oder soll ich jetzt sagen, Herr Bellmann? Ich habe hier geschäftlich zu tun. Und Sie? Sie sind doch auch hier in Hamburg. Oder ist der Grund geheim? Rumpelstilzchen. Ich erinnere mich. Sie meinen, jetzt drängt sich gleich das große Geheimnis auf meine Zunge. Überhaupt nicht, Bellmann. Ich wohne und arbeite in dieser schönen Stadt. Ich muss sagen, es gefällt mir hier. Was? Und der Job? Ach. Sprachlich schon völlig gewendet, was? Ich organisiere den Sicherheitsdienst in einem großen industriellen Komplex. Die Leutchen hier sind ja sicherheitsmäßig hinterm Mond, völlig vertrauensselig. Ich habe denen mal vorgemacht, wie man in ihren Betrieb und in die sicherheitsempfindliche Zone kommt, ohne dass es jemand merkt. Ihr habt vielleicht nicht schlecht geguckt. Tja, mein Lieber, da haben wir doch mehr auf dem Kasten. Hatten. Ja, richtig, hatten, aber Bellmann. Keinen Kummer deswegen. Wir haben eine Schlacht verloren und nicht den Krieg. Wir haben einen langen Atem, Bellmann. Schade nur. Schade? Was? Unser Experiment. Ehrlich gesagt, ich hatte keinen blassen Schimmer, worum es eigentlich ging. Der Chef hat ihre Idee gedeckt, kam ja auch nicht drauf an. Geld und Leute gab es ja genug. Was sollte denn bloß das Ganze? Aber hören Sie... Sie wussten nicht, worauf der Versuch hinauslief. Mein lieber Junge, Ihre Fäden waren zu fein gesponnen. Ich war mehr fürs Gröbere. Das war die Idee meines Lebens. Oh, no. Nicht gleich Trübsal blasen. Wenn ich es hätte zu Ende führen können. Wenigstens ein halbes Jahr hätte unser Staat weiter bestehen müssen. Vielleicht hätte ich sogar noch alles abwenden können. Zu spät, Herr Bellmann. Und die beiden, die Objekte? Wäre es gelungen, wir hätten die Totalüberwachung in den Personen, in allen Personen installieren können. Wir hätten ein praktisch anwendbares Modell für die Gesamtbevölkerung gehabt. Stellen Sie sich doch vor. Jeder überwacht seinen Nächsten und sich selber dazu. Da wäre kein Raum mehr für feindliche Tätigkeit gewesen. Für ideologisches Diversantentum. Für inneren Widerstand. Nichts, nichts. Alles ausgelöscht durch die unaufhörliche Beobachtung und Selbstbeobachtung. Sogar im privatesten, im intimsten Bereich. Mensch, Bellmann, Sie waren dabei, uns brotlos zu machen. Sind wir jetzt nicht auch brotlos? Ich nicht. Auf mich wartet eine neue, höchst befriedigende Aufgabe. Aber Sie, Bellmann, Warteschleife oder Sozialhilfe? Ich habe die Akten Adam und Eva dem Zugriff unbefugter Hände entziehen können. Die bisherigen Ergebnisse sind also in Sicherheit. Ach, und da sind Sie nach Hamburg gekommen, um Sie an die Presse zu verhökern? Oh nein, verirrt es da nie. Es gibt Kreise, die sich für mein Experiment interessieren. Sie glauben doch nicht, dass ein Forscher auf halbem Wege einhält. Probieren wir heute, wenn Einstein sich mit seinem Posten im Züricher Patentamt zufrieden gegeben hätte. Oder nehmen Sie Max Planck, oder Heisenberg, oder Fermi, oder Niels Bohr. Was wäre die Welt ohne diese genialen Köpfe? Auch wir waren dabei, der Menschheit eine neue Dimension ihrer selbst zu eröffnen. Ich habe die Forderung nach der Schaffung des neuen Menschen ernst genommen. Bellmann, Bellmann, Sie sind ja die Theologie nie losgeworden. Ja, haben Sie denn nie an die Sache geglaubt? Ehrlich gesagt, Bellmann, ich habe immer nur an die Macht geglaubt. Das war zu wenig. Darum sind wir gescheitert. Wir haben das Wesentlichste versäumt. Der Mensch ist das, was überwunden werden muss. Auch in uns. In jedem. Das Experiment unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel von Günter Kunert. Es sprachen Ulrich Pleitgen, Lutz Herkenrath, Stefan Schwarz und Donata Höffner. Die Regie hatte Hans Rosenhauer. Die Violine spielte Gerd Bessler. Es war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die amerikanische Regierung will Restjugoslawien von der Lieferung kriegswichtiger Güter vollständig abschneiden. Bundesaußenminister Kinkel hat angekündigt, dass die Verhandlungen über deutsche Hilfe für jüdische Einwanderer nach Israel wieder aufgenommen werden soll. SPD-Chef Engholm ist zuversichtlich, dass die übermorgen mit der Regierungskoalition beginnenden Gespräche über den Asylrechtsparagrafen positiv verlaufen. Nach dem ehemaligen DDR-Ministerpräsidenten Stoff wurde jetzt auch der frühere Stasi-Chef Mielke als nicht verhandlungsfähig erklärt. Die Meldungen im Einzelnen. Die USA sind offenbar entschlossen, Serbien und Montenegro von der Lieferung kriegswichtiger Güter völlig abzuschneiden. Der amerikanische UNO-Botschafter Watson teilte heute in New York mit, falls die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossene Schiffsblockade nicht den erwünschten Erfolg bringe, werde seine Regierung auf eine vollständige Isolierung Restjugoslawiens drängen. Enttäuscht über die Beschlüsse zeigte sich die Türkei. Ihr UNO-Botschafter erklärte, es sei nicht auszuschließen, dass die islamischen Länder den Moslems in Bosnien bald zu Hilfe kämen. Nach der Evakuierung von 2800 Menschen aus Sarajevo hat das bosnische Rote Kreuz die Aktion heute auf Druck der Regierung zunächst eingestellt. In Agenturberichten hieß es, der Hilfsorganisation werde vorgeworfen, indirekt ethnische Säuberungen zu unterstützen. Bei den Bewohnern, die die bosnische Hauptstadt mit Hilfe des Roten Kreuzes verlassen konnten, handelte es sich fast ausschließlich um Serben und Kroaten. Sarajevo wird mehrheitlich von Moslems bewohnt. Die nordbosnische Stadt Travnik, die mehrfach von serbischen Verbänden bombardiert wurde, hat heute um internationalen Schutz gebeten. Dort halten sich mehrere 10.000 Flüchtlinge auf. Die vor Monaten unterbrochenen deutsch-israelischen Finanzverhandlungen über Bonner Hilfe bei der Integration jüdischer Einwanderer aus Osteuropa werden wieder aufgenommen. Dies kündigte Bundesaußenminister Kinkel in einem Interview der israelischen Zeitung Haaretz heute zum Auftakt seiner Gespräche in Jerusalem an. Er wies auf die Schwierigkeiten Israels hin, die große Zahl dieser Menschen einzugliedern. Man wolle in nächster Zeit darüber sprechen, wie Deutschland bei der Lösung dieses Problems helfen könne. Der israelische Botschafter in Bonn, Ben Nathan, wurde als Beauftragter ernannt. Kinkel hält sich für 2 Tage zu einem Antrittsbesuch in Israel auf. Der israelische Außenminister Peres hat den Palästinensern eine gemeinsame Verwaltung von rund einem Viertel der besetzten Gebiete angeboten. Dies betreffe staatlichen Boden, der entweder nicht genutzt oder zwischen israelischen und arabischen Siedlungen liege, sagte Peres heute in Jerusalem vor Parlamentsausschüssen. Ein Sprecher der Palästinenser erklärte dazu, der Vorschlag verdiene eine genaue Prüfung. Seine Verhandlungsdelegation bei den Nahost-Friedensverhandlungen in Washington befasse sich gegenwärtig mit der Offerte. Das tschechische und das slowakische Parlament haben übereinstimmend dafür plädiert, die zu Jahresbeginn 1993 geplante Teilung der CSSR ohne Volksbefragung zu vollziehen. In Prag und Pressburg wurden am Abend 2 gleichlautende Resolutionen verabschiedet, in denen die noch bestehende Bundesregierung aufgefordert wird, das Gesetz über die Trennung beider Landesteile zügig zu verabschieden und die Tschechische und Slowakische Republik als Nachfolgestaaten einzusetzen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. SPD-Chef Engholm sieht in der Zustimmung seiner Parteifreunde zur Änderung des Asylrechtsparagrafen ein positives Signal für die in 2 Tagen beginnenden Verhandlungen mit der Bonner Regierungskoalition. Bei den Beratungen solle auch die CSU nicht ausgeschlossen werden, sagte Engholm gegenüber den Lübecker Nachrichten. Dagegen erklärte CSU-Landesgruppenchef Bötsch in München, er sehe den Gesprächen mit Pessimismus entgegen, falls sich die SPD nicht noch, wie er sich ausdrückte, gewaltig bewege. Zum Abschluss des 2-tägigen Sonderkongresses verabschiedeten die Delegierten ein Sofortprogramm zur Bewältigung der anstehenden Probleme in Deutschland, das auch konkrete Pläne für den Aufbau in den neuen Bundesländern sowie zahlreiche sozial- und finanzpolitische Maßnahmen beinhaltet. Ferner billigten sie den Leitantrag des Parteivorstandes zur Teilnahme von Bundeswehrsoldaten an friedenserhaltenden Einsätzen der UNO unter der Voraussetzung eines Bundestagsbeschlusses. Bundeskanzler Kohl hat ein Programm zur Förderung mittelständischer Betriebe in den neuen Bundesländern angekündigt. Dies gelte bevorzugt für ortsansässige Investoren, wurde von der Schweriner Industrie- und Handelskammer nach einem Gespräch des Bundeskanzlers mit Wirtschaftsvertretern mitgeteilt. Die Mittel seien bereits im Bundeshaushalt 1993 eingeplant. Bei einer Betriebsbesichtigung in Schwerin hatte Kohl zuvor an westdeutsche Unternehmer appelliert, den Konkurrenzkampf mit Betrieben in den neuen Bundesländern zu beenden. Der frühere Stasi-Chef Mielke ist heute vom Berliner Landgericht für nicht verhandlungsfähig erklärt worden. Die Kammer folgte damit einem medizinischen Gutachten, wonach der 84-Jährige die Teilnahme an einem zweiten Verfahren nicht mehr verkraftet. Nach wie vor nimmt Mielke jedoch an dem Prozess teil, in dem er wegen eines doppelten Polizistenmordes im Jahre 1931 angeklagt ist. Im Verfahren gegen mehrere Spitzenfunktionäre der ehemaligen DDR sitzen jetzt noch neben dem früheren Staats- und Parteichef Honecker, Ex-Verteidigungsminister Kessler sowie der ehemalige Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates Strelitz und der Suhler SED-Bezirkschef Albrecht vor Gericht. Der frühere DDR-Ministerpräsident Stoff war bereits in der vergangenen Woche für nicht verhandlungsfähig erklärt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat heute in Karlsruhe entschieden, dass die Berechnung der Arbeitslosenhilfe neu geregelt werden muss. Dies gilt sowohl für Ehen von Doppelverdienern als auch für nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Die Richter befanden, dass die gegenwärtige Regelung vor allem Ehepartner mit eigenem Einkommen benachteiligt. Es sei nicht hinzunehmen, dass bei Arbeitslosigkeit des einen Ehepartners zur Ermittlung der Arbeitslosenhilfe das Einkommen des anderen angerechnet werde. Die Karlsruher Richter regten an, die Diskriminierung durch Erhöhung der Freibeträge zu beseitigen. In Madrid haben am Abend mehrere tausend Menschen erneut gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit demonstriert. An der Kundgebung vor dem Amerika-Haus nahmen auch zahlreiche Künstler teil. Am vergangenen Freitag wurde in der spanischen Hauptstadt eine Einwanderin aus der Dominikanischen Republik ermordet. Der Anschlag wird rechtsextremen Kreisen innerhalb der Polizei oder der Armee angelastet, weil die Mordwaffe aus ihrem Arsenal stammen soll. Boris Becker hat sein Auftaktspiel beim ATP-Tennis-Finalturnier in Frankfurt am Main gegen den Amerikaner Pete Sampras verloren. Er unterlag dem Titelverteidiger mit 6:7 und 6:7. Zuvor besiegte der schwedische Weltranglistenzweite Stefan Edberg den Tschechoslowaken Petr Korda mit 6:3 und 7:6. Das Wetter? Zunächst die Wetterlage. Die über dem Nordosten Deutschlands angelangte Kaltfront zieht ostwärts ab. Ihr folgt hochreichende Kaltluft. Ein vom Atlantik über die britischen Inseln ziehendes Sturmtief erfasst im Laufe des morgigen Tages den Westen Deutschlands. Die Vorhersage bis morgen Abend: anfangs wechselnde Bewölkung mit Schauern, morgen in der zweiten Tageshälfte von Westen erneut Durchzug eines Regengebietes. Höchstwerte 4 bis 7 Grad, im Süden örtlich leichter Nachtfrost. Die weiteren Aussichten bis Freitag: weiterhin unbeständig und sehr windig, wenig Temperaturänderung. Das Seewetteramt Hamburg meldet: ostfriesische Küste und Elbmündung, Nordwest 6 bis 7. In einer halben Minute 23:09 Uhr. Die nächsten Nachrichten um 0 Uhr. Deutschlandfunkmeldungen zur Verkehrslage. Schnee und Glatteis gefährden den Verkehr in weiten Teilen des Bundesgebietes, besonders in Nordrhein-Westfalen, im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis, im Kreisgebiet Soest und Euskirchen in der Eifel. Ferner in Nord- und Mittelhessen, dort ist sogar Winterausrüstung erforderlich, sowie in Nordbayern, dort besteht auch Sichtbehinderung. Nordrhein-Westfalen, A45, Dortmund Richtung Frankfurt zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord, 7 Kilometer zähfließender Verkehr, auch dort wegen Schnee und Glatteis. A45 Frankfurt Richtung Dortmund zwischen Olpe und Rolzhagen-Wegeringhausen, 7 Kilometer zähfließender Verkehr, auch wegen witterungsbedingter Fahrbahnverhältnisse. Hessen A4, Eisenach Richtung Bad Hersfeld, zwischen Eisenach Ost und Herleshausen, Sperrung der Richtung Bad Hersfeld, 12 Kilometer Stau. A5 Frankfurt Richtung Kassel, zwischen Homberg-Ohm und Alsfeld-West, 9 Kilometer Stau. Das war der Tag. Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon Peter Tatler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Sie werden es gleich im Originalton hören, das Wort von Johannes Rau, ehemals Kanzlerkandidat der Deutschen Sozialdemokraten, ausgerufen heute auf dem Sonderparteitag der SCP in der Bonner Beethovenhalle. Wenn es schwierig wird in Deutschland, dann müssen Sozialdemokraten ran. So zeigte sich Bruder Johannes überzeugt, der bewährte Versöhner von Gegensätzen, der Mann fürs Herz der Genossenschaft namens SPD. Sozialdemokraten ran, das hieß für die Delegierten des Sonderparteitages, die SPD sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen mit einem Sofortprogramm für eine neue Wirtschafts- und Finanzpolitik, für Verlässliches in der Asylrechtspolitik zu aller Nutz und Frommen und mit einem klaren Auftrag für die deutschen Soldaten, was mögliche Einsätze zur Friedenssicherung angeht. Beginnen wir die Sendung mit einer Zusammenfassung des SPD-Sonderparteitages in Bonn von Dietrich Möller. Der SPD-Vorsitzende Björn Engholm hat in allen dem außerordentlichen Parteitag vorgelegten Konzepten die Zustimmung der Delegierten erhalten. Dies gilt in erster Linie für die zuvor besonders umstrittenen Themen Asylpolitik und Beteiligung der Bundeswehr an UN-Blauhelm-Einsätzen, wie für die weniger kontroversen Vorlagen zum wirtschaftlichen Aufbau Ostdeutschlands und zur Finanz- sowie Sozialpolitik. Damit dürfte auch Engholms Position als Kanzlerkandidat gestärkt worden sein. Im Mittelpunkt des Parteitags standen heute die Debatte um den Blauhelm-Einsatz und eine Rede des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau. Nach der Entscheidung des Parteitags erklärt sich die SPD bereit zu einer den Blauhelm-Einsatz notwendigen Verfassungsänderung und damit ist sie über die Beschlüsse ihres Bremer Parteitags hinausgegangen. Dass sie sich aber gegebenenfalls noch einmal korrigieren muss, um im Sinne der Friedenssicherung Truppen in Kontingente der Vereinten Nationen einzubringen, steht heute schon fest. Dazu sagte Peter Glotz: Militärische Interventionen, Genossinnen und Genossen, werden seltener notwendig sein, als die Konservativen glauben. Vielleicht auch seltener, als manche frühere Juso-Vorsitzende glauben. Aber ich sage, von den 100 Konfliktfällen, die sich in den nächsten Jahrzehnten oder im nächsten Jahrzehnt abspielen können, wird es einige geben, bei denen die Androhung von Gewalt oder auch Gewalt notwendig sein kann. Vor allem bei Landraub und bei Völkermord. Und ich sage, wir können nicht alle hehre Prinzipien verkünden, die seit der Schrift vom ewigen Frieden von Kant, wo wir immer sagen, jawohl, die schreiben wir in unsere KSZE-Dokumente und dann sozusagen Gewehr bei Fuß zuschauen, wie nationale Minderheiten im Zweifelsfall umgebracht und ausgemordet werden. Das geht nicht. Raus Rede war zugleich das Schlusswort zum Parteitag. Rau erinnerte an die Situation vor 10 Jahren, als die in die Opposition verbannte SPD zunächst Hans-Jochen Vogel, dann ihn und schließlich Oskar Lafontaine zum Kanzlerkandidaten gewählt hatte. Zunächst an die Delegierten und dann an Engholm gewandt, sagte er: Aber ich denke, das weiß der Björn jetzt schon. Kanzlerkandidat, das ist kein Job. Aber Kanzler, das ist was und das sollst du werden. Nicht mehr Kandidat, sondern Bundeskanzler in Deutschland. Das ist unser Auftrag an dich. Zur Bewertung des Parteitags meinte Rau, jetzt wüssten die anderen Parteien, was die SPD wolle. Nun sei es vor allem an der Bundesregierung, ihre Konzepte vorzulegen. Sie habe eine Bringeschuld, nicht zuletzt auch in der Erläuterung dessen, was sie mit einem Solidarpakt anstrebe. Die SPD werde es auf keinen Fall zulassen, dass er einen Sozialabbau enthalte. Die großen Lasten, so Rau, dürften nicht auf kleine Schultern gelegt werden. Andererseits fordere die allgemeine Finanzlage drastische Einsparungen, man stehe vor einer kargen Zeit. Doch auch angesichts dessen müsse soziale Gerechtigkeit geübt werden. Rau, zugleich stellvertretender Parteivorsitzender, betonte schließlich noch einmal mit Blick auf die eben gefassten Beschlüsse und natürlich auf die Wahlen in 2 Jahren: Unser Land braucht einen Neuanfang. Unser Land braucht neue Politik. Und darum haben wir soeben ein Sofortprogramm beschlossen. Wer das liest, wer das anderen jetzt erläutert, ab Donnerstag, weil morgen hier Feiertag ist, wer das tut, der muss den Menschen sagen, dass wir auf manches Wünschenswerte verzichten müssen. Eine Politik, die mehr verspricht, als sie hält, hat keine Chance und darf auch keine Chance haben. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und es zeigt sich wieder einmal, wenn es schwierig wird in Deutschland, dann müssen die Sozialdemokraten ran. Das war auch in den 60er Jahren so. Der Sonderparteitag der SPD in der Bonner Beethovenhalle, zusammengefasst von Dietrich Möller. Die Delegierten fühlten sich ja, wie man weiß, unter Druck gesetzt, besonders was ihre Entscheidung zum Asylrecht anbelangte. Wann immer die Sozialdemokraten sich bewegen mit Hängen und Würgen, weg vom Grundgesetz, weg von der Asylgarantie für Verfolgte, alsbald wurde von den Konservativen im Land die Latte für eine Einigung zum Modifizieren des Grundgesetzes immer höher gelegt. Reaktionen auf den Asylrechtsbeschluss der SPD hat Alfred Schröder zusammengefasst. Während die SPD weitgehend den Streit in der Asylfrage beigelegt hat, steht nun der Union ein Streit um das weitere Vorgehen ins Haus. Es geht um die Linie, die bei den nun anstehenden Verhandlungen der Koalitionspartner mit den Sozialdemokraten über ein neues Asylrecht eingeschlagen werden soll. Maßgebende CDU und vor allem CSU-Politikern geht der SPD-Asylbeschluss nicht weit genug. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Wolfgang Bötsch, hält ihn für absolut nicht ausreichend. Dagegen forderten der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Heiner Geißler und der CDU-Bundestagsabgeordnete Friedberg Pflüger, die Union solle ihre Asylrechtsvorschläge vom September revidieren. Vor allem solle das individuelle Asylrecht beibehalten werden. CDU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble sowie Bundesinnenminister Rudolf Seiters erklärten, der Artikel 16 des Grundgesetzes müsse durchgreifend geändert werden. Das Festhalten der SPD am unbeschränkten Asylgrundrecht und am bisherigen Rechtsschutzverfahren verhindere jede wirksame Lösung. Die beiden Unionspolitiker forderten die sozialdemokratische Bundestagsfraktion auf, in den Verhandlungen die offenkundigen Schwachstellen und Widersprüche im SPD-Parteitagsbeschluss zu beseitigen und die ihnen nach der Verfassung zustehenden Freiräume zu nutzen. Ähnliches forderte auch der CSU-Generalsekretär Erwin Huber, der in einem Deutschlandfunk-Interview heute...